There's a verse in Hebrews 6 I just want to read briefly. Es gibt einen Vers in Hebräer Kapitel 6, den möchte ich kurz lesen. And it says this. Und da steht Folgendes. In verse 12, well, let's look at verse 10 first. Beginnen wir mit Vers 10, Hebräer 6. God is not unjust. Denn Gott ist nicht ungerecht. He will not forget your work. Euer Werk zu vergessen. And the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und ihm dient. But God's plan is so high and so beyond our imagination. Aber Gottes Plan ist so hoch und so weit jenseits unserer Vorstellung. Römer 11, Vers 33. God's ways are past finding out. Gottes Wege sind jenseits unseres Ergründens. They're unsearchable. Unerforschlich. In Isaiah 55, his ways are higher than ours. Jesaja 55, seine Wege sind höher als unsere Wege. So when God begins to work all things together for the good, wenn Gott also jetzt alle Dinge zusammenwirkt zum Guten, they're unsearchable. Es ist unergründlich. We don't know what he's doing. Wir können nicht wissen, was er tut. We have no idea what he's doing at times. Wir haben keine Ahnung, was er macht. And when we have no idea, wenn wir aber gar keine Ahnung haben, was er tut, then we are tempted to think that God is unjust. Dann sind wir versucht zu glauben, dass Gott ungerecht sei. Because we are viewing God according to our understanding. Weil wir Gott betrachten nach unserem Verständnis. But the scripture tells us in Proverbs 3, aber die Schrift sagt uns in Sprüche 3, 5 and 6, 5 und 6, trust in the Lord with all your heart. Vertraue auf den Herrn von ganzem and Herzen. Do not lean on your own understanding. Und verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Acknowledge him in all your ways. Erkenne nur ihn an auf all deinem Wegen. He'll make your path straight. Und so wird er deinen Pfad ebnen. So the writer says God is not unjust. So sagt der Schreiber, Gott ist nicht ungerecht. It gives you the impression that they, some people were believing that God is not just. Und man kann den Eindruck davon bekommen, dass einige Leute damals geglaubt haben, dass Gott ungerecht sei. I mean, after all, it's been 5 years now. Naja, jetzt sind es schon 5 Jahre. But what's interesting is that Ingrid and Maria never brought accusation against God. Aber es ist interessant zu bemerken, dass Ingrid und Maria nie eine Anklage gegen Gott hervorgebracht haben. And let's read on. Lesen wir weiter. We want each of you, in verse 11, we want each of you to show the same diligence to the very end in order that your hope is sure. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende beweise. We do not want you to become lazy. Damit ihr nicht träge werdet. Like lazy in your thinking. Einfach träge oder faul in unserem Denken. Just thinking negatively. Wir beginnen einfach negativ zu denken. Thinking the first thing that comes to mind. Wir denken einfach den ersten Gedanken, der uns in den Kopf kommt. Here's a good tip. Hier gibt's einen guten Tipp. The first thought throw away. Ersten Gedanken werfen gleich weg. It's almost always negative. Er ist fast immer negativ. So what do you think about the service? Oh, wie hat dir der Gottesdienst gefallen? Well, to be honest. Naja, um ehrlich zu sein. The person sitting next to me was not very kind. Die Person neben mir, die war nicht so freundlich. You know what? Take the first thought. Nehmen den ersten Gedanken. The first thoughts are oftentimes negative. Denn die ersten Gedanken sind oftmals negativ. Don't be lazy and just think anything that comes into your mind. Also sei dann nicht einfach faul und denke das erste, was dir irgendwie so in den Kopf kommt. And then it says, but imitate those who through faith and patience inherit what was promised. Sondern seid aber Nachahmer derer, die durch Glauben und ausharren, die Verheißungen erben. Let's just take one promise. Nehmen wir mal eine Verheißung. For we know that God works all things together for the good. Wir wissen ja, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. For those who love him. Für die, die ihn lieben. Who are called according to his purpose. Und die berufen sind nach seinem Vorsatz. We can inherit this promise. Wir können diese Verheißung erben. Every situation. Jede Gelegenheit, no matter what it looks like, jede Situation, egal wie sie ausschauen whether mag, it's a physical sickness, ob es vielleicht eine körperliche Krankheit or a family problem, oder Probleme in der Familie or problems with learning, oder Lernprobleme or at work, oder am Arbeitsplatz or in relationships, oder in Beziehungen or with a child, oder mit einem Kind or mother-in-law, or oder vielleicht die Schwiegermutter or son-in-law. Oder vielleicht der Schwiegersohn. Now it says here, through faith and patience. Da heißt es durch Glauben und Geduld. But the word is not patience, it's the word long-suffering. Das Wort ist eigentlich nicht Geduld, sondern es ist eher Langmut. And it matters. Und das macht einen Unterschied. Because in Hebrews 10, the writer said, you have need of patience. Denn in Hebräer 10 heißt es, ihr habt da Geduld nötig. Don't throw away your confidence. Werft eure Zuversicht nicht weg. You have need of patience. Ihr braucht Geduld. And patience can mean this. Geduld bedeutet vielleicht Folgendes. That all good things need time. Dass alle guten Dinge einfach etwas Zeit brauchen. Be patient. Sei geduldig. Look, you just put the seeds in the ground. Don't expect an apple tree tomorrow. Hey, du hast doch gerade erst die Samen in den Boden geworfen. Erwarte doch nicht, dass du morgen gleich einen Apfelbaum hast. All good things need time. Alle guten Dinge brauchen Zeit. Be patient with your new marriage. Sei geduldig mit deiner neuen Ehe. Be patient with your walk with God. Sei geduldig mit deinem Wandel mit Gott. All good things need time. Be patient. Alle guten Dinge, sie brauchen Zeit. Don't Sei geduldig. Quit. Don't quit. Hang in there. Gib nicht einfach auf. Mach weiter. Bleib drin. But long suffering is actually very much different. Aber Langmut ist eigentlich ganz anders. See, God doesn't have patience. Gott hat keine Geduld. He doesn't need patience. Er braucht keine Geduld. Because nothing threatens him. Weil ja nichts ihn bedroht. He is secure. Er ist sich sicher. God can do anything. Gott kann alles tun. God doesn't need time. Er braucht nicht die Zeit. He does whatever he wants to do. Wenn er etwas tun will, er macht es. Nothing threatens him. He doesn't have to hold on. Nichts kann ihn da bedrohen. Aber er muss sich da nicht an irgendetwas festhalten. But God is full of long suffering. Aber Gott ist voll von Langmut. And that word long suffering is the Greek word makrothumia. Und das griechische Wort dafür ist makrothumia. Makro means to delay. Makro bedeutet, dass es sich einfach verzögert. Thumia is wrath or anger. Und thumia ist der Zorn oder die Wut. And we find this in the story in Matthew 18. Also man hält den Zorn und die Wut zurück. Man findet das in Matthäus 18. Where this man owed his master a lot of money, 10,000 talents. Wo es diesen Mann gab, der seinem Herrn sehr, sehr viel Geld geschuldet hat. They say that's about $5 billion. Und man sagt, dass es vielleicht 5 Milliarden Dollar waren, umgerechnet. And the man asked the master, a king, he said, suffer long with me. Der bat praktisch seinen Herrn, den König, sei geduldig mit mir. And I will repay you. Und ich werde es dir zurückzahlen. And what he was saying is, give me more time. Was er sagen wollte, war einfach, gib mir mehr Zeit. Don't judge me now. Give me more time. Bitte, richte mich noch nicht jetzt. It's not like, it's not like you think it is. Es ist nicht so, wie du denkst. If you give me more time, you will realize. Gib mir mehr Zeit, dann wirst du es erkennen. That I'm a good man. Dass ich ein guter Mann bin. So he not only gave him more time, also nicht nur, dass er ihm mehr Zeit gab, but he gave him mercy. Er gab ihm auch Barmherzigkeit. Long suffering doesn't eliminate what's the word? It delays, but it doesn't dismiss a wrong. Langmut erlaubt es, dass seine Verzögerung auch zugelassen wird. Aber es lässt die Dinge nicht einfach fahren so. But mercy does. Barmherzigkeit macht das mercy schon. Dismisses. Die Barmherzigkeit lässt die Dinge einfach los und fahren. This guy gave him mercy. Also dieser Mann gab ihm diese Barmherzigkeit. Well, we know the story later on. He, you know, that's not the point tonight. But the also point, der weitere Punkt in der Geschichte, der ist nicht wichtig heute. The point is this. Aber der Punkt heute ist der. That I believe that the writer is speaking about our relationship to God. Ich glaube, dass der Schreiber hier über unsere Beziehung mit Gott spricht. He said God is not unjust. Gott ist nicht ungerecht. So walk by faith. Also wandel im Glauben. And be slow to make judgment. Und sei da ganz, ganz langsam, da ein Urteil zu fällen. Long suffering means you don't know what's going on. Langmut bedeutet, du weißt gar nicht, was da passiert. God suffers long. Gott ist langmütig. God knows what's going on. Gott weiß, was da passiert. He's giving opportunity. Er gibt einfach Möglichkeiten. 2. Peter chapter 3 verse 9. 2. Petrus Kapitel 3 Vers 9. God is suffering long with this world. Er ist immer langmütig mit dieser Welt. He could judge it tomorrow, but he's waiting. Er könnte es morgen einfach richten, aber er wartet. He delays the judgment. Er verzögert, er hält das Gericht einfach zurück. It says so more people can come to know him. Auf dass mehr Leute ihn kennenlernen können. But when God is suffering long, wenn aber Gott sich als langmütig erweist, things, in den Dingen, die er tut, we have no idea what he's doing. Dann haben wir eigentlich überhaupt keine Vorstellung, was er da macht. And then we get impatient with him, or let's say this, we make a judgment about him. Dann werden wir ungeduldig und irgendwie fällen wir unser Urteil über ihn. When we should suffer long. Wobei wir doch eigentlich eher einfach geduldig sein sollten, langfristig. Es hat so viele Situationen in meinem christlichen Leben gegeben, wo ich keine Ahnung hatte, was Gott da machte. Und dieser Versuch, es herauszufinden, hat mich eigentlich nur viel mehr verletzt. Just to suffer long. Es ist besser, einfach langmütig zu sein. And say, you know what? I'm not going to analyze this. I'm not going to make a judgment. Es ist besser zu sagen, also ich werde das jetzt nicht analysieren. Ich werde das auch nicht beurteilen. I'm just going to trust God. Ich werde einfach Gott ich werde einfach Gott trauen. He's got the plan. Er hat den Plan. And he's working this to the good. Und er wirkt es zum Guten. Somehow. And I don't know. And I don't have to know. Und ich weiß es nicht, aber ich muss es auch nicht wissen. I just have a little picture here. Maybe ich habe hier ein Bild. Help illustrate the point. Und vielleicht kann das besser den Punkt illustrieren. The question is, who needs the patience in this picture? Und die Frage ist, wer braucht der Geduld bei diesem Bild? And who needs the long suffering? Und wer braucht die Langmut? Okay, who needs patience here? Also wer braucht Geduld? And who needs long suffering? Wer braucht Langmut? Now, it's the frog that needs patience. Es ist der Frosch, der Geduld braucht. Because if he just hangs on, denn wenn er da einfach nur durchhält, he might save his life. Dann kann er vielleicht damit sein Leben retten. Like, just don't let go. Lass nicht los, lass nicht los. Now, in the stork's mind, also in den Gedanken des Storches aber, it's not a matter of patience. Es ist keine Frage von Geduld. It's a matter of what is this frog doing? Die Frage ist immer, was macht er da? I have no idea. What is this thing? Was ist das da überhaupt? No frog has ever done this to me. Kein Frosch hat mir das je angetan. And in his mind, he's thinking. In seinem Kopf denkt er. Maybe I should just suffer long with this thing. Vielleicht soll ich da irgendwie langmütig sein. Maybe I should just let him go. Vielleicht sollte ich da ihn einfach gehen lassen. So you got long suffering versus patience. Da habt ihr Langmut. Gegenübergestellt der Geduld. I mean, in the mind of the stork, if he exercises patience, he may be choked to death. Also in der Situation des Storches, wenn er da jetzt Geduld erweist, dann wird er vielleicht erstickt werden, erwürgt werden. But if he suffers long, aber wenn er da langmütig ist, that means he spits the frog out, einfach den Frosch ausspuckt, and he eats later. Und ihn später isst, he finds another frog. Dann findet er einen anderen Frosch. He just suffers long. Er ist einfach langmütig. Well, I guess I'm not going to eat right now. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht gleich essen. I have to find another frog. Ich werde einfach einen anderen Frosch finden. And yet, there's so many things about God that we don't understand. Und es gibt so viele Dinge bei Gott, die wir nicht verstehen. And we can make a judgment that is inaudible. Und wir können da ein Urteil fällen, was vielleicht unhörbar ist. And we can say, you know what? It never works to the good. Aber es ist doch da. So sagen wir im Herzen, na, das wird nie zum Guten wirken. Where is his faithfulness? Wo ist seine Treue? And we don't say it out loud, but we're thinking it very strongly. Wir denken das nicht so laut, aber wir denken es doch sehr stark im Herzen. We do that, we really hurt ourselves. Und wenn wir das machen, dann verletzen wir uns sehr. Job started to do this audibly. Als Job damit begann, das dann hörbar auszusprechen, he had no idea, hatte er keine Ahnung, the debate and the battle that God was having with Satan, was da im Himmel sich abspielte, dieser Widerstreit zwischen Satan und Gott im Himmel, that God was the one who was doing it, dass er Gott derjenige war, der das tat, that God provoked Satan. Gott hatte ja Satan provoziert. Have you seen my servant Job? Hast du meinen Diener Hiob gesehen? He's wonderful. Ja, ist wunderbar. Na, schau mal. Oh yeah, you pay him to serve you. Du zahlst ihn ja nur, du segnest ihn, damit er dir dient. You let me have him and I'll show you what he's like. Schau, gib mir einfach und dann werde ich dir zeigen, wer er ist. And Job did very good in the beginning. Und Hiob hat das sehr, sehr gut standgehalten am Anfang. He made a wonderful confession. Wunderbare Bekenntnisse abgelegt. And he said, God gives and God takes away. So sagte er, Gott gibt und Gott nimmt. And his confession has been confessed probably millions of times in church history. Und seine Bekenntnisse sind einfach millionenfach wiederholt worden in der Kirchengeschichte. But then something happens. Dann passiert aber etwas. He's provoked by his friends. Er wird provoziert von seinen Freunden. And his friends might represent other thoughts that are coming in. Und seine Freunde sind vielleicht stellvertretend für andere Gedanken, die in den Kopf kommen. And he brought accusation against God. Und so brachte er Anklagen gegen Gott. He made a judgment that he should not have made. So fällte er ein Urteil, was er besser nicht hätte fällen sollen. He was too quick to speak. Er war dazu schnell, die Dinge auszusprechen. And then God came down. Und dann kam Gott hernieder. And he said, Job, I want to talk to you. Und sagte, Hiob, jetzt müssen wir mal reden. You want to judge me? Du möchtest mich da beurteilen und richten? Let me ask you a question. Vielleicht haben wir da mal ein paar Fragen. Have you ever followed a light beam to the end? Bist du schon mal einem Lichtstrahl bis zum Ende gefolgt? Have you ever walked on the very deepest parts of the ocean? Bist du schon in den Tiefen des Ozeans gewandelt? Just walked around down there. Einfach ein bisschen da so umher spaziert. But before you judge me, bevor du mich beurteilst, you should think. Solltest du einmal nachdenken. And then Job said at the end, und dann sagte Hiob am Ende, nothing can frustrate your purpose. Nothing. Nichts kann deinen Zweck irgendwie vergebens machen. He should have said that at the beginning. Das hätte er am Anfang sagen sollen. And we can say that at the beginning. Und wir können das direkt am Anfang sagen. I'm not going to make a judgment. I'm going to suffer long. Ich werde jetzt hier kein Urteil fällen, sondern ich werde einfach Langmut erweisen. And I'm going to be careful what my confession is. Ich werde vorsichtig sein damit, was mein Bekenntnis ist. That's why my life verse. Und deswegen ist mein Lebensvers. Is Isaiah 14:27. Jesaja 14, Vers 27. What can frustrate the plan of God? Was kann den Plan Gottes vergebens machen? Nothing. Nichts. So Father, I pray tonight. Vater, ich bete heute Abend. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And they are really frustrated. Und sie sind wirklich frustriert. And disappointed in your plan. Und enttäuscht über deinen Plan. And have been thinking thoughts that have not been good. Und haben da Gedanken gedacht, die nicht gut waren. We pray tonight, Lord. Wir beten heute Abend. Forgive us. Vergib uns. The thoughts we think sometimes. Diese Gedanken, die wir manchmal denken. When we're sick. Wenn wir vielleicht krank sind. In the morning. Oder einfach am Morgen. We don't feel well. Wir fühlen uns vielleicht nicht and gut. The thoughts in the mind come. Dann kommen diese Gedanken in unseren Kopf. Where's God? Wo ist Gott? I thought he was faithful. Ich habe gedacht, er ist treu. I thought he loved me. Ich habe gedacht, er liebt mich. I thought he cared. Ich habe gedacht, er kümmert sich um mich. I thought he was all powerful. Ich habe gedacht, er wäre allmächtig. But maybe I was wrong. Vielleicht habe ich mich da getäuscht. Father, we pray. Vater, wir bitten dich. Help us to mix faith with long suffering. Hilf uns einfach, Glauben mit unserer Langmut zu vermengen. And to hold our confession. Und damit unser Bekenntnis einfach aufrechtzuerhalten. That great is thy faithfulness. Dass deine Treue groß ist. All things will work together for the good. Es werden ja alle Dinge zum Guten zusammenwirken. For those who love you. Für die, die dich lieben. Maybe there's somebody here tonight you've never received the Lord. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du hast noch nie den Herrn empfangen. Say a simple prayer. Sprich einfach ein einfaches Gebet. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. Cleanse the sin in my heart. Reinige mich von meiner Sünde im Herzen. Cleanse the things I've done that were wrong. Reinige einfach diese Dinge, die ich getan habe, die immer verkehrt waren. Reinige sie einfach weg. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. Just say that very quietly. Sag einfach ganz leise das in deinem Herzen. Just say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. Jesus, cleanse me. Jesus, reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. And be my father. Und sei mein Vater. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.